letzte Stück des Wegs. Nein, spür ich die Schwelle übertreten. Wie sich alle Frucht von mir löste, sei auch das letzte Blatt aus reifem Herbst im Boden übergeben. Hol mir das Grab die Truhe. Im Schlaf reicht die Hand. Begraben hat. Einen Hauch dessen, was ich an Gutem übte, was ich erstrebte, was ich erschuf, was mir an Ehre ward, was mich bedrängte, was ich